Er wurde erwischt, er hat irgendeinen Scheiß geklaut. Papa heult schon wieder, weil sein Junge immer Scheiße baut. Das ist nicht, was er will nicht, dass sein Vater weint. Was er will, ist, dass sein Vater wie die Sonne scheint. Er versucht es, er will Daddy einmal stolz machen. Doch er hat die falschen Freunde und macht deshalb falsche Sachen. Er wird dabei erwischt und geht wieder in den Knast. Er ist der Grund, dass Papa keine Lust zum Leben hat. Das macht ihm zu schaffen, Mann, es tut ihm leid. Alles, was er kann, ist sich den Frust von der Seele schreien. Er sitzt in seiner Zelle und denkt gerade, dass er spinnt. Alles ist so schwer, er wär so gern wieder ein kleines Kind. Alles war so leicht, ich konnte alles schaffen. Heute schlaf ich in dem Loch zusammen mit 10.000 Ratten. Es tut mir leid, Paps, was hab ich nur gemacht? Bei allem, was ich tat, hab ich einfach nur an mich gedacht. Das ist nicht, was ich will, Papa, nein, das ist es nicht. Ich will nicht, dass du weinst, sondern dass du glücklich bist. Die Scheiße, die ich tat, hatte nichts mit dir zu tun. Ich hab dich oft verletzt, trotzdem hoffe ich, dir geht's gut. Das ist nicht, was ich will, Papa, nein, das ist es nicht. Ich will nicht, dass du weinst, sondern dass du glücklich bist. Die Scheiße, die ich tat, hatte nichts mit dir zu tun. Ich hab dich oft verletzt, trotzdem hoffe ich, dir geht's gut. Er ist allein und er weiß nicht, was er machen soll. Er weiß nicht, ob er jetzt weinen oder lachen soll. Weder das eine noch das andere ist ihm grad zumute. Papa stand zu ihm, seine Mutter war eine blöde Hure. Sie hat gemeint, er müsste in die Klapse gehen. Er wäre nicht normal, er solle seinen Vater nie wiedersehen. Er war gekränkt, warum wollte sie nur Dad bekriegen? Doch er wusste ganz genau, Papa wird ihn immer lieben. Papa kämpfte krass und erhielt das Sorgerecht. Aber Mama zahlte nicht, warum ist sie so ungerecht? Ihr ging es um das Geld, Daddy ging es nur um mich. Auch wenn sie meine Mutter ist, war sie eine verdammte Bitch. Mann, ich hasse sie für das, was sie gemacht hat. Und geht es Papa schlecht, ist sein Sohn die ganze Nacht wach. Ja, yeah, nur für dich. Ich lieb dich.